Erster Jesus ging von dort weg und kam mit seinen Jüngern in seine Heimatstadt. Zweiter am Sabbat begann er in der Synagoge zu lehren, und viele Zuhörer waren erstaunt und fragten sich, woher er diese Weisheit und die Fähigkeit zu Wundern hatte. Dritter, sie sagten, ist das nicht der Zimmermann, der Sohn von Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben seine Schwestern nicht auch hier bei uns? Deshalb lehnten sie ihn ab. Vierter, Jesus sagte zu ihnen, ein Prophet wird nur in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seinem eigenen Haus nicht geachtet. Fünfter, er konnte dort keine großen Wunder tun, außer dass er einige kranke Menschen durch Handauflegen heilte. Sechster, er wunderte sich über ihren Unglauben und zog dann durch die umliegenden Dörfer, um zu lehren. Siebter, er rief die 12 Jünger zu sich und sandte sie zu zweit aus, wobei er ihnen die Macht über unreine Geister gab. Achter, er befahl ihnen, nichts für den Weg mitzunehmen, außer einem Wanderstab, sie sollten kein Brot, keine Tasche und kein Geld bei sich haben. Neunter, sie dürften Sandalen tragen, aber keine zwei Hemden. Zehnter, er sagte zu ihnen, wenn ihr in ein Haus kommt, bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Elfter, wenn euch aber ein Ort nicht aufnimmt und man euch nicht zuhört, dann geht von dort weg und schüttelt den Staub von euren Füßen, als Zeichen gegen sie. Zwölfter, sie zogen aus und predigten, dass die Menschen ihre Sünden bereuen sollten. Dreizehnter, sie trieben viele Dämonen aus, salbten viele kranke Menschen mit Öl und heilten sie. 14. König Herodes hörte davon, denn Jesus wurde sehr bekannt, und einige sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb wirken diese Wunderkräfte in ihm. 15. Andere sagten, es sei Elia, und wieder andere meinten, er sei ein Prophet wie die alten Propheten. 16. Als Herodes das hörte, sagte er, Johannes, den ich enthaupten ließ, ist wieder lebendig geworden. 17. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen, weil er Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, geheiratet hatte. 18. Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. 19. Herodias war deshalb wütend auf Johannes und wollte ihn töten, aber es gelang ihr nicht. 20. Herodes hatte nämlich Angst vor Johannes, weil er wusste, dass Johannes ein gerechter und heiliger Mann war. Deshalb schützte er ihn. Obwohl er oft unsicher war, wenn er Johannes hörte, hörte er ihm doch gerne zu. 21. Eines Tages kam eine gute Gelegenheit, als Herodes an seinem Geburtstag ein Festmahl für seine hohen Beamten, Offiziere und die wichtigsten Leute aus Galiläa gab. 22. Als die Tochter der Herodias hereinkam und tanzte, gefiel das Herodes und seinen Gästen sehr. Der König sagte zu dem Mädchen, verlange von mir, was du willst, und ich werde es dir geben. 23. Er schwor ihr, ich werde dir alles geben, was du verlangst, sogar die Hälfte meines Reiches. 24. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich verlangen? Ihre Mutter antwortete, den Kopf von Johannes dem Täufer. 25. Sofort ging sie eilig zum König hinein und bat, ich möchte, dass du mir sofort den Kopf von Johannes dem Täufer auf einer Schüssel gibst. 26. Der König war sehr traurig, aber wegen seines Eides und seiner Gäste wollte er ihre Bitte nicht ablehnen. 27. Sofort schickte der König einen Soldaten seiner Leibwache und befahl ihm, den Kopf von Johannes zu holen. Der Soldat ging und enthauptete Johannes im Gefängnis. 28. Er brachte den Kopf auf einer Schüssel, gab ihn dem Mädchen, und das Mädchen gab ihn ihrer Mutter. 29. Als seine Jünger davon hörten, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. 30. Die Apostel versammelten sich bei Jesus und erzählten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. 31. Er sagte zu ihnen, kommt mit mir an einen einsamen Ort, damit ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es kamen und gingen so viele Menschen, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. 32. Sie fuhren mit dem Schiff an einen einsamen Ort. 33. Viele Menschen sahen sie wegfahren. Und erkannten sie, deshalb liefen sie aus allen Städten zu Fuß dorthin und kamen noch vor ihnen an. 34. Als Jesus ausstieg, sah er eine große Menschenmenge und hatte Mitleid mit ihnen, weil sie wie Schafe ohne Hirten waren, deshalb begann er, sie vieles zu lehren. 35. Als es schon spät wurde, kamen seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam, und es ist schon sehr spät. 36. Schick die Leute weg, damit sie in die umliegenden Höfe und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. 37. Er antwortete ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie fragten ihn, sollen wir für 200 Denare Brot kaufen und es ihnen geben? 38. Er sagte zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Nachdem sie nachgesehen hatten, sagten sie, 5 Brote und 2 Fische. 39. Er befahl ihnen, alle in Gruppen auf dem grünen Gras Platz zu nehmen. 40. Sie setzten sich in Gruppen von 100 und von 50 Personen hin. 41. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach ein Dankgebet und brach die Brote. Dann gab er sie seinen Jüngern, damit sie sie den Leuten austeilten, auch die 2 Fische teilte er unter alle. 42. Alle aßen und wurden satt. 43. Danach sammelten sie die übrig gebliebenen Brotstücke und Fische ein, und es füllten sich 12 Körbe. 44. Es waren 5000 Männer, die von den Broten gegessen hatten. 45. Sofort drängte er seine Jünger, ins Schiff zu steigen und vor ihm nach Bethsaida auf die andere Seite des Sees zu fahren, während er die Menschenmenge verabschiedete. 46. Nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. 47. Als es Abend wurde, war das Schiff mitten auf dem See, und Jesus war allein an Land. 48. Er sah, dass sie beim Rudern große Schwierigkeiten hatten, weil der Wind gegen sie war. In der 4. Nachtwache kam er zu ihnen, indem er über den See ging, und wollte an ihnen vorbeigehen. 49. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, dachten sie, es sei ein Geist, und schrien laut auf. 50. Denn alle sahen ihn und waren erschrocken. Aber er sprach sofort mit ihnen und sagte, habt Mut. Ich bin es, fürchtet euch nicht. 51. Er stieg zu ihnen ins Schiff, und der Wind legte sich. Die Jünger waren sehr erstaunt. 52. Sie hatten nämlich die Bedeutung des Wunders mit den Broten nicht verstanden, weil ihr Herz noch verschlossen war. 53. Sie fuhren über den See und kamen in Genesaret an, wo sie das Schiff festmachten. 54. Als sie aus dem Schiff stiegen, erkannten die Leute Jesus sofort. 55. Sie liefen durch die ganze Gegend und begannen, die Kranken auftragen dorthin zu bringen, wo sie hörten, dass Jesus war. 56. Überall, wo er in Dörfer, Städte oder auf das Land kam, legten sie die Kranken auf die Marktplätze und baten ihn, dass sie wenigstens den Saum seines Kleides berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt.